Kapitel 42. Prüfung der Herzen. 1999 sind wir als Familie in eine nagelneue Mietwohnung gezogen. Die Wohnung war völlig leer. Als wir die Wohnung einrichteten, hatten wir nicht mehr genug Geld für die Ausstattung unseres zweiten Badezimmers. Da wir uns schon zu Beginn unserer Ehe vorgenommen hatten, uns nie zu verschulden, beschlossen wir, monatlich etwas Geld zurückzulegen, um dann auch dieses Badezimmer einrichten zu können. Wir mussten noch einen Waschbeckenunterschrank für das schon eingebaute Waschbecken kaufen sowie ein paar Schränke mit Spiegel, eine Waschmaschine und einen Trockner. Schließlich hatten wir alles Geld angespart und wollten am Montag die schon ausgewählten Sachen kaufen gehen. Am Sonntag davor waren wir in unserer Gemeinde in einem speziellen Gottesdienst, in dem wir ein neues Gemeindegründungsprojekt vorstellten. Als ich die Leute ermutigte, das Werk Gottes großzügig zu unterstützen, sprach Gott zu meinem Herzen, ich solle jeden Cent, den wir für unser Badezimmer gespart hatten, ins Opfer geben. Ich erzählte meiner Frau, was ich meinte, soeben von Gott gehört zu haben. Sie antwortete, warum sagst du mir das? Wenn Gott dir das gesagt hat, dann mach es. Unsere Herzen wurden geprüft. Was würden wir machen? Voller Freude legten wir ein Opferversprechen in den Korb, am nächsten Tag den gesamten Betrag hineinzugeben, da wir an diesem Abend natürlich nicht das ganze Geld dabei hatten. Am nächsten Tag zahlten wir den gesamten Betrag ein. Wir waren überhaupt nicht traurig, weil wir gelernt hatten, dass die einzig richtige Reaktion auf eine Prüfung Freude ist. So nahmen wir uns vor, noch einmal Geld für unsere so sehr benötigte Badezimmerausstattung anzusparen. In der folgenden Woche bekamen wir vom Staat völlig unerwartet etwas Geld überwiesen, mehr als wir ins Opfer gegeben hatten. Am nächsten Tag zogen wir los und kauften sogar eine noch schönere Ausstattung als ursprünglich geplant. Glaube wird nicht an dem geprüft, wie du in guten Zeiten redest, sondern daran, wie du in schwierigen Zeiten reagierst und handelst. Die Prüfung ist Teil des Prozesses, durch den wir lernen, in Gottes übernatürlicher Versorgung zu leben. Jeder muss durch irgendwelche Prüfungen gehen. Bevor Gott sein Volk in der Wüste durch das Wort seines Mundes mit Manna versorgte, prüfte er ihre Herzen, indem er sie hungern und Mangel leiden ließ. Lieber Leser, mögest du diese geistliche Wahrheit lernen, dich in Zeiten von Prüfungen zu freuen. Unsere Reise des Glaubens, Gott wirklich zu vertrauen, dass er sich immer um uns kümmert, uns segnet und versorgt, ist von vielen Prüfungen begleitet worden. Ja, wir können viele wunderbare Geschichten über Gottes übernatürliche Versorgung erzählen, aber wir sind auch durch viele schwierige Situationen gegangen. Ein Weg, um solche Geschichten zu erleben, sind Prüfungen. Eine dieser Geschichten habe ich erlebt, als ich eine ganze Woche lang unterwegs war und der B mit den Jungs allein zu Hause war. Es war zum Ende des Winters, als bei uns zu Hause das Heizöl ausging, mit dem das Haus und das Wasser geheizt wurden. Der B war voller Glauben, dass Gott sich um sie kümmern würde, und freute sich über die Gelegenheit dieser Prüfung. Am nächsten Tag fing es an zu schneien und es wurde ziemlich kalt im Haus. Sie vertraute Gott dennoch. Sie erhitzte Wasser auf dem Elektrokocher, um die Jungs, die damals noch sehr klein waren, im Waschbecken baden zu können. Um nicht zu frieren, hatten sie alle ihre Jacken im Haus an. Als ich eine Woche später nach Hause kam, sah ich, in welcher Situation sich meine Familie befand. Wir machten uns im Glauben eins und warteten auf Gottes Handeln. Einige Tage später träumte ich, dass auf einem meiner Bankkonten, ich hatte damals zwei, ein bestimmter Geldbetrag eingegangen war. Am Morgen erzählte ich meiner Frau von dem Traum und sie schlug vor, dass ich zur Bank gehen und das überprüfen sollte. Zur Erinnerung, das alles geschah in einer Zeit, wo es noch kein Online-Banking gab. Interessanterweise hatte meine Firma, die meine Kontonummer gar nicht hatte, eine bestimmte Summe auf dieses Konto überwiesen. Sie überwiesen mein Gehalt immer auf das andere Konto. Und es war tatsächlich das einzige Mal, dass sie jemals Geld auf dieses Konto überwiesen haben. Das nächste Problem war, eine Heizölfirma zu finden, die bereit war, in unser kleines Dorf zu kommen, um dann nur 8% des Tanks zu füllen. Wir riefen einige Firmen an und niemand wollte für so wenig Heizöl den ganzen Weg auf sich nehmen. Schließlich fanden wir einen netten Mann, der willig war zu kommen. Mit diesem Öl kamen wir dann so lange aus, bis wir wieder mehr Geld hatten und das Wetter besser wurde. Ein wichtiger Grund, warum Gott uns testet, besteht darin, uns die Motive unseres Herzens zu verdeutlichen. Unser Herz ist der Schlüssel für jede Entscheidung, die wir treffen. Menschen achten meist nur auf das äußere Verhalten, während Gott sein Augenmerk auf das Herz richtet. Erinnern wir uns, dass es in 5. Mose 8,2 heißt: Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Und in Vers 3 heißt es dann, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Es ist so leicht, uns selber etwas vorzumachen, weil wir nicht wissen, wie es in unserem Herzen aussieht. Unser Herz wird uns auf zwei Wegen offenbart, entweder wenn der Heilige Geist uns Dinge zeigt und wir klar erkennen, was in unserem Herz abläuft, oder wenn Gott uns durch Prüfungen führt. Ich muss bekennen, dass ich in meinem Leben manchmal nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört habe, wenn er mir mein Herz offenbarte. Anstatt dann demütig anzunehmen, was er mir über die verborgenen Dinge meines eigenen Herzens zeigte, begann ich das, wovon er mich überführte, verstandesmäßig zu begründen. Aber es ist gefährlich, so zu reagieren. Denn wenn wir anfangen, die verkehrten Dinge unseres Herzens verstandesmäßig zu begründen, hat Gott keine andere Wahl, als das Verborgene unseres Herzens durch Prüfungen ans Licht zu bringen. Unsere Motive sind wichtiger als viele Menschen denken. Ich habe gelernt, mir die ehrliche Frage zu stellen, warum mache ich das, was ich mache? Die Frage ist deshalb so wichtig, weil wir oft gar nicht realisieren, was uns motiviert und antreibt, die Dinge zu tun, die wir tun. Ich rate nicht dazu anzufangen, in den Tiefen unseres Herzens zu graben, um irgendwelche dort vielleicht versteckten verborgenen, falschen Motive zu entdecken. Das würde uns nicht gut tun und wir sollten so etwas niemals machen. Aber wir sollten den Herrn bitten, unsere Herzen in Bezug auf Finanzen und Versorgung zu erforschen und uns hier unsere Motive zu offenbaren. Wenn das unser aufrichtiges Gebet ist, wird er uns unsere Herzensmotive offenbaren. Und wenn wir ihn ignorieren, wird er uns einer Prüfung unterziehen und uns sowie auch anderen um uns herum enthüllen, was wirklich in unserem Herzen ist. So wie es auch in 5. Mose 8 geschah, so wird es auch uns ergehen. Gott erlaubte, dass sie hungerten und ihre Reaktion auf den Hunger offenbarte ihr Herz. Sie beschwerten sich, waren voller Unglauben und wollten nach Ägypten zurückkehren, an den Ort der natürlichen Versorgung. Wenn du dich ganz auf Gott verlässt, wirst du dir niemals selber Türen für deinen geistlichen Dienst öffnen müssen. Du brauchst dich nicht selber nach vorne drängeln und nicht nach der Gunst von Menschen Ausschau halten, denn du weißt, dass die Gunst Gottes mit dir ist. Oftmals erkennen wir gar nicht, warum wir diese Dinge tun, denn die Motive unseres Herzens sind vor uns verborgen. In solchen Zeiten zeigt uns Gott dann in seiner unendlichen Liebe und Gnade, dass es ihm mehr auf unsere Motive als auf die Taten selbst ankommt. Entschuldigt das schlechte oder sündige Handlungen? Natürlich nicht. Es gibt nie eine Entschuldigung für falsches oder sündiges Handeln. Aber was ich zu vermitteln versuche ist, dass wir anstatt anders zu handeln, Gott erlauben sollten, an die Wurzeln unseres Handelns zu gehen, sprich die Motive unseres Herzens zu offenbaren. Ich möchte das ganz praktisch illustrieren. Warum zahlst du den Zehnten? Warum gibst du Gott oder der Gemeinde Geld? Sagt die Bibel nicht, dass wir, wenn wir geben, empfangen werden? Ist es nicht biblisch, Gott zu geben, damit wir gesegnet werden? Ich glaube, bei vielen biblischen Lehransätzen muss man ganz genau hinschauen. Die Bibel sagt klar, dass wir, wenn wir Finanzen sehen, Finanzen ernten werden. Aber im gleichen Kontext spricht Paulus auch über unsere Herzenshaltung beim Geben. In 2. Korinther 9,7 sagt er: Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Auch Jesus befasst sich in Matthäus 6 mit den Motiven unseres Herzens, indem er über das Geben redet. Er sagt: So soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Warum gebraucht Jesus so deutliche Worte? Weil er uns zeigen will, wie wichtig die Motive unseres Handelns sind. In den 35 Jahren meines Dienstes habe ich etwas beobachtet, was mich immer wieder traurig macht. Überall in der Welt werden Christen manipuliert, damit sie geben. Wenn Prediger aufstehen und den Menschen alles Mögliche versprechen, was Gott für sie tun wird, wenn sie ihm ihr Geld geben, sind sie bereit, schnell in die Tasche zu greifen. Wir sollten ihm unser Geld gerne geben, ohne zu versuchen, auf diese Weise von ihm etwas zurückzubekommen. Wie ist es möglich, dass sich Menschen so leicht manipulieren lassen? Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht davon überzeugt sind, dass Gott ein guter Gott ist, der immer für uns sorgen wird. Wir glauben, wir müssen uns Gottes Segen verdienen oder uns seine Gunst erkaufen. Geistliche Bestechung. Können wir Gott durch unser Geben bestechen? Schuldet Gott uns irgendetwas? Nein, natürlich nicht. Gott ist von Natur aus ein liebevoller und gütiger Gott, der sich freiwillig entschieden hat, uns in Christus alles zu geben. Nun zurück zu meiner Frage, warum gibst du Geld? Warum gibst du den Zehnten? Viele Menschen tun das, weil sie versuchen, Gott dadurch zu bestechen. Das würden sie nie zugeben. Und wenn ich ihnen sagen würde, dass Sie so etwas tun, würden Sie wahrscheinlich sehr wütend auf mich werden. Aber Prüfungen bringen die Wahrheit zum Vorschein. Ich habe oft folgende Aussage gehört: Ich habe in den vergangenen 15 Jahren treu den Zehnten gezahlt, aber Gott hat mir noch immer keinen Wohlstand gegeben. Diese Aussage offenbart die Gedanken des Herzens. Anstatt voll und ganz an die übernatürliche Versorgung Gottes zu glauben, die auf dem neuen Bund und dem vollendeten Werk Jesu am Kreuz basiert, versuchen sie den Segen Gottes zu verdienen, und das ist Bestechung. Das höchste Motiv des Gebens ist das der Liebe. Meine Frau und ich sind unser ganzes Leben lang sehr großzügig gewesen. Wir haben beschlossen, den prozentualen Anteil unseres Gebens bis zu dem Tag, an dem wir sterben, jährlich zu erhöhen. Wir tun das nicht, weil wir hoffen, dass Gott uns dann etwas zurückgibt, sondern einfach, weil wir ihn lieben. Gib nicht, um etwas zurückzubekommen. Gib aus Liebe heraus. Die schwierige Prüfung. Vor einigen Jahren wurde ich eingeladen, in einem anderen Land zu predigen. Nachdem ich länger darüber gebetet hatte, beschloss ich, im Gehorsam diesen Schritt zu gehen und zu vertrauen, dass es Gottes Wille für mich war. Ich bezahlte das Flugticket aus eigener Tasche, denn mir war zugesagt worden, dass ich die Kosten zurückerstattet bekäme. Ich kam in die Gemeinde und blieb eine Woche dort. Jeden Tag predigte ich über mehrere Stunden. Ich wurde privat in einem sehr ungemütlichen Zuhause untergebracht, es war eiskalt. Das Bett war schrecklich. Ich hatte keinen Rückzugsort, um meine Botschaften vorbereiten zu können und so weiter. Und am Ende der Woche wurden keine meiner Ausgaben erstattet. Ich erinnere mich, wie ich am Morgen zum Flughafen gebracht wurde. In meinem Innern beklagte ich mich beim Herrn über diese ganze Situation. Dann fing der Heilige Geist an, mir mein Herz zu offenbaren, indem er mir eine einfache Frage stellte: Bist du auf mein Reden hin hierher gekommen und erwartest eine Belohnung von mir oder möchtest du von Menschen bezahlt werden? In meinen Gedanken hatte ich genügend Argumente, um meine Beschwerde zu untermauern, wie zum Beispiel: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gott sagt, wer das Evangelium verkündet, soll auch vom Evangelium leben. Mir fielen noch viele weitere solcher Verse ein. Aber dort im Auto erkannte ich, Gott prüfte mein Herz. So beschloss ich, nicht länger zu argumentieren, sondern Buße zu tun. Ich nahm etwas von meinem eigenen Geld und gab es dem Pastor. Vielleicht denkst du, das war eine radikale und verrückte Entscheidung. Aber nachdem Gott die Motive meines Herzens offenbart hatte, wollte ich unbedingt den Test bestehen. Du bestehst die Prüfung, indem du Buße tust und genau entgegen der Boshaftigkeit deines Herzens handelst. Deshalb gab ich dem Pastor das Geld, um genau entgegengesetzt zu handeln. Denk einmal über dein eigenes Leben nach und beantworte folgende Fragen: Warum gebe ich Gott Geld? Warum reagiere ich durch Geben, wenn Menschen emotionalen Druck auf mich legen? Was für Gedanken kommen mir und was geschieht in meinem Herzen, wenn ich durch eine schwierige finanzielle Zeit gehe? Diskutiere und argumentiere ich mit Gott, dass er mich zu segnen hat, weil ich ihm doch gegeben habe? Es ist an der Zeit, dass Christen aufwachen und aufhören mit ihren Versuchen, Gott zu bestechen. All unser Geben sollte die Folge seiner Großzügigkeit uns gegenüber sein. So wie ein kleines Mädchen mal in China betete: Gott, du hast mir deine Liebe so sehr gezeigt, indem du Jesus für mich hast sterben lassen. Wenn du bis zum Ende meines Lebens nie wieder etwas für mich tust oder mir nie wieder etwas gibst, werde ich dich dennoch lieben für das, was du schon für mich getan hast, indem du Jesus für mich gegeben hast. Gehen wir zurück zu Matthäus 6, wo Jesus über die drei Dinge spricht, die jede Religion beinhaltet oder was sie auf die eine oder andere Weise tut: Fasten, Beten, Geben. Er betont die Motive dieser drei Handlungen. Er sagt: Wenn wir geben, soll es im Geheimen geschehen. Wenn wir beten, sollen wir es im Verborgenen, in unserem Kämmerlein tun. Wenn wir fasten, sollen wir unser Angesicht waschen und unser Haupt mit Öl salben. Die Pharisäer taten dies alles öffentlich, weil sie von den Menschen gesehen werden wollten. Jesus sagte ihnen, dass sie ihre Belohnung schon erhalten hätten und Gott sie nicht mehr belohnen würde. Dann stellte Jesus klar heraus, warum wir diese Dinge im Geheimen tun sollten. Er wendet den Fokus von uns weg und richtet ihn auf Gott. Dann sagt er: Dein Vater, der dich im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wenn wir wirklich an unseren liebenden, himmlischen Vater glauben und dass er sich um uns kümmert und uns übernatürlich versorgt, weil er von Grund auf gut ist, dann werden wir niemals versuchen, ihn zu bestechen. Unser Herz wird standhaft sein und ihm in guten wie in schlechten Zeiten vertrauen. Wir werden in unserem Herzen keine Anklagen gegen Gott hegen, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Wir werden ihm niemals etwas geben, weil wir etwas von ihm bekommen wollen oder weil wir ihn davon überzeugen müssten, uns etwas zurückzugeben. Wir werden im Frieden leben und in der Zuversicht ruhen, dass Gott uns zu jeder Zeit übernatürlich versorgt. Das ist wahrer Wohlstand.